أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بمحن إن شاء الله بات من حديث إنما الأعمال بالنيات von wem überliefert das seid? Barakallahu. So ist es. So ist es. Innama al-a'malu binniyat. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Jeder bekommt das, oder für jeden ist das, was er beabsichtigt. Darin ist eine Verkündung, dass er nichts von seiner Tat bekommt, außer das, was er, wofür er die Absicht gestellt hat, beziehungsweise was er beabsichtigt hat. So, wenn er Gutes beabsichtigt, dann wird ihm Gutes geschehen. Und wenn er Schlechtes beabsichtigt, wird er Schlechtes bekommen. Okay? Und das ist keine Wiederholung des ersten Satzes, Innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind gemäß ihrer Absichten. Ja? Denn der erste Satz hat darauf hingewiesen, dass ob die Tat gut ist oder schlecht ist, ja, ist es je nach der Absicht, die Ursache für seine Existenz, für die Existenz der Tat ist. Okay? Jedoch, der zweite Satz, und jeder bekommt das, was er beabsichtigt, bedeutet, dass der Thawab, dass der Lohn, ja, für den Tuhenden, für den Handelnden, für seine Tat, je nach seiner guten Absicht ist. Und dass seine Bestrafung, je nach seiner schlechten Absichten ist. Verstanden oder nicht? Das heißt, der erste Satz, innamal a'malu binniyat, ist darüber, das über die Tat selber. Der erste Satz redet über die Tat. Der zweite Satz redet über derjenige, der die Tat ausführt. Innamal a'malu binniyat, das heißt, ob die Tat gut ist oder schlecht ist, ist es nach seiner Absicht, die Ursache für die Existenz der Tat ist. Ja? Und der zweite Satz redet über denjenigen, der die Tat ausführt. Ja? Wenn er dafür belohnt wird, dann ist es je nach seiner Absicht. Ja? Und wenn er dafür bestraft wird, dann ist es auch je nach seiner Absicht. So kann seine Absicht erlaubt sein. Dann ist die Tat auch erlaubt. Ja? So, mubah, yani, erlaubt, ja. So bekommt er weder eine Belohnung noch eine Bestrafung. So, die Tat selber, ob sie gut ist oder schlecht ist, erlaubt ist oder nicht, ist je nach der Absicht, die dazu führt, die ein Grund für die Existenz dieser Tat ist. Und die Belohnung für den Tuhenden oder seine Bestrafung oder dass er errettet wird, ist je nach seiner, oder sein Wohlbefinden ist je nach seiner Absicht, ja, durch die die Tat eine gute Tat wurde. Oder verdorben oder erlaubt, einfach Mubah. Verstanden? Ist das klar oder nicht? Okay. Trinken, sagen. Und die Niyya ist in der Sprache von Al-Qasd wal-Irada. Das heißt, die Absicht und der Wille, etwas zu tun. Okay? Je noch in den Sprachen oder in den Wörtern der Ulama fällt das Wort Niyya in zwei Bedeutungen. Die erste mit der Bedeutung der Unterscheidung zwischen der Ibadat. Zwischen die Ibadat. Zum Beispiel, dass ich Salat al-Dhuhr von Salat al-Asr unterscheide. Okay? Oder dass ich Siyam Ramadan von Siyam, irgendeinem anderen Siyam, von irgendeinem anderen Fasten unterscheide. Ja? Oder dass ich eine Ibadah von einer Ada unterscheide. Ja? Eine Ibadah von einer, etwas, was ich gewöhnlich tue. Verstanden? Wir verstehen das oder nicht? Das heißt, dass ich zum Beispiel unterscheide Russell von Janaba, ja, von einfach Russell, um mich zu kühlen, weil es heiß ist. Okay? Und so weiter. Verstanden? So kommt die Absicht mit dieser Bedeutung. Und diese Abs und diese Nia ist die, über die sehr viel die Fuqaha in ihre Bücher sprechen. Okay? Die meinen damit diese Nia, diese Art von Nia. Und die zweite Bedeutung ist bil Amal, oder jemand anderem. Yani, die Absicht oder die Niyya kommt mit der Bedeutung, dass die Absicht unterschieden wird, die Tat, entschuldige, was mit der Tat beabsichtigt wird, unterschieden wird. Ob es für Allah Azzawajal alleine ist, ohne Partner, oder ist es für jemanden anderen, oder Allah und jemanden anderen und so weiter. So kommt die Nähe hier mit der Bedeutung von was? Wie Al-Ikhlas. aufgeschrieben. Was beabsichtige ich mit dieser Tat? Die erste Bedeutung von Nähe ist, was will ich überhaupt machen? Will ich einfach nur duschen, einfach so? Oder will ich duschen als Ibadah? Will ich einfach mich waschen, so meine Hände und mein Gesicht, weil es mir heiß ist oder weil es schmutzig ist? Oder will ich mein Gesicht und meine Hände und als Wudu machen? Will ich einfach so Sport machen, Bewegungen, oder will ich jetzt beten? Oder will ich jetzt Duhr beten oder Asr beten? Das ist die erste Bedeutung. Okay? Die zweite Bedeutung ist was? Was beabsichtige ich mit dieser Tat? Beabsichtige ich mit dieser Tat Allah alleine? Ist es für Allah alleine? Oder für jemanden anderen außer Allah? Oder für Allah und jemanden anderen. Okay? Verstanden? Und das ist die Niyya, über dem die Kenner von Allah Azzawajal und die Gelehrten in ihre Bücher sprechen, wenn sie über Ikhlas und seine Folgen sprechen. Und das ist die Niyya, die existiert sehr oft in den Aussagen der früheren Salaf. Okay? Hast du noch wach? Und Abu Bakr ibn Abi Dunya hat ein Werk verfasst, den er nannte, zum Beispiel Al-Ikhlas wa Niyya. Und er meinte, welche Art von Niyya? Die zweite oder die erste? Die zweite, barakallahu fiik. Okay? Und das ist die Niyya, die immer wieder wiederholt wird in den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal oder manchmal mit dem Wortlaut der Niyya und manchmal mit dem Wort der Irada, der Wille, die Absicht. Okay? Und manchmal auch mit anderen ähnlichen Begriffen, die aber alle die gleiche Bedeutung haben. Okay? Und das ist auch die Niyya, die zweite Art, die sehr oft in Allahs Buch erwähnt wurde, mit anderem Begriff als die Niyya, von den ähnlichen Begriffen. Diejenigen, die unterschieden haben zwischen Irada und Niyya, okay, War so, warum? Weil sie unterschieden haben zwischen die zwei Bedeutungen, die wir erwähnt haben. Wir haben gesagt, die erste ist die Nia und die zweite ist die Irade, der Wille. Was will ich damit? Okay? Die erste ist die Nia, die Tat, die Ibadah zu unterscheiden. Okay? Von Dhuhr zu Asr und so weiter, was wir erklärt haben. Und die zweite, sagen die anderen, die unterschieden haben, ist der Wille. Was will ich mit dieser Tat? Halas, halas. Okay. Was will ich? Was beabsichtige ich mit dieser Tat? Beabsichtige ich Allah alleine? Oder beabsichtige ich jemanden anderen außer Allah oder jemand mit Allah und so weiter und so fort. Okay? So diejenigen, die unterschieden haben, haben so unterschieden. So, gibt es von denen, welche, die gesagt haben, Das heißt, von denen gab es welche, die gesagt haben, die Nia spezialisiert sich und ist spezifisch für die was? Ist zuständig für was? Für die Tat desjenigen, der die Nia macht. Okay? Und die Irade aber nicht. Die Irade hat nicht mit der Tat zu tun, sondern mit der, was beabsichtige ich damit? Okay? So wie ein Mensch, der will, dass Allah ihm vergibt, aber er beabsichtigt es ja nicht. Okay? Verstanden? Du willst, dass Allah dir vergibt. Du beabsichtigst aber nicht. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Verstanden? Verstanden? Und wir erwähnten, dass also Ibn Rajab sagt, und wir erwähnten, dass die Niyyah in den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Salaf der Ummah, damit wird meistens was? Die zweite Bedeutung gemeint, und das ist meistens da, und das ist dann was? Mit welcher Bedeutung? Mit der Bedeutung der Wille oder die Absicht, yani, was ich damit beabsichtige. Okay? Deswegen kommt das oft und wird das oft im Koran mit dem Wortlaut der Irada, der Wille, erwähnt, sehr oft. So wie Allah Azzawajal sagt im Koran, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, minkum man yuridu ad-dunya, wa minkum man yuridu al-akhirah. Von euch, welche Sura ist das? Al-Imran. Minkum man yuridu ad-dunya. Von euch gab es welche, die Dunya wollten. Und von euch gab es welche, die was? Akhira wollten. Ja? Und seine Aussagen, dieser Wille ist was? Die Absicht, die zweite Art von Absicht. Ja? Oder seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, turiduna arad ad-dunya, arad ad-dunya, wallahu yuridu al-akhira. Er wollte die Dunya oder die Begierden der Dunya und Allah will was? Die Akhira. Ja, yani Allah hat für euch die Akhira gewollt und ihr wolltet aber, habt eure Absicht war was? Die Dunya. Okay? Und so wie Allah Azzawajal auch gesagt, man kana yuridu harth al-akhirati najid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Ja? Wer die Ernte von Akhira will, ja? Den vermehren wir seine Ernte, Allah Azzawajal. Ja? Und wer die Ernte von Dunya will, den geben wir davon. Er bekommt dafür. Davon, subhanallah. Und er hat aber in Akhira keinen Anteil. Also, wer die Dunya beabsichtigt oder wer die Akhira beabsichtigt, das ist die Absicht, was? Was will ich? Wen beabsichtige ich? Allah Azzawajal, seine Zufriedenheit und so weiter. Okay? Also, die Al-Ikhlas. Und so weiter von vielen Ayat, die hier Ibn Rajab erwähnt, so wie Subhanallah, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahum jahannam, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Das ist fast die gleiche Bedeutung wie der Vers vorhin. Und auch die gleiche Bedeutung ist Allahs Aussage in Surat Hud: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Also wer die Dunya und ihr Schmuck sozusagen will, den geben wir davon. Ja? Und sie werden, ihnen wird kein Betrug oder kein Unrecht. Ja? Du bekommst davon. Wer aber die Akhira will und der strebt danach und der ist Mu'min, dann, alles. Entschuldige, diejenigen, die Dunya wollen, ja? Allah sagt, am jüngsten Tag gibt es für sie nur ein Nar, das Feuer. Und ihre Taten sind nichtig, was sie in der Dunya gemacht haben. Und falsch ist das, was sie getan zu tun strebten. Okay. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. Ja? Und was? Und schmeißt die Leute nicht raus oder verweise nicht diejenigen, ja? Die Allah, ihren Herrn, ja? Am Morgen und am Abend, ja? Anrufen oder rufen oder Dua machen. Ja? Yuriduna wajha. Yuriduna ist was? Sie wollen sein Angesicht, das heißt, sie streben, sie beabsichtigen sein Angesicht, subhanahu wa ta'ala. Okay? Manchmal kommt das im Koran mit dem Wortlaut der Al-Ibtigha, streben nach. Wonach strebt der Mensch? Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Außer nach Streben, nach dem Angesicht seines Herrn, der Höchste. Oder? وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Und ein Beispiel für diejenigen, die ihr Geld ausgeben, auf Streben nach was? Den Angesichts ihres Allah. Streben nach dem Wohlgefallen ihres Herrn oder von Allah subhanahu wa ta'ala. Und seine Aussage, وَمَا تُنْفِقُونَ لِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Und er gibt nur aus, außer, er gibt nur aus, für wem? Für den Ausstreben nach dem Angesicht eures Herrn von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Und wer das tut, ja, streben nach Allahs Wohlgefallen, oder Allahs, Wohlgefallen, dem werden wir einen gewaltigen Lohn zukommen lassen oder gewähren. Ja. So ist die zweite Art von dieser Absicht. Manchmal kommt es im Koran mit der Bedeutung vom Wille, Yuridu, und manchmal kommt es im Koran mit der Bedeutung von Streben nach Ittira. Okay? So hat Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jalla sagt hier in diesem Vers: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Azza wa Jalla sagt: Nichts Gutes entfiel von das, was sie tun und das, was sie sprechen, die Menschen, außer wer zu Spender befehlt oder gebetet, ja, oder Gutes gebetet, oder um zwischen die Menschen zu versöhnen. Ja, sagt, vieles, was die Menschen sprechen, ist nichts Gutes dabei, außer was? Wer Gutes gebetet, Spende gebetet, Versöhnung zwischen Menschen gebetet, dann sagt Allah, und wer das tut, aus Streben nach Allahs Wohlgefallen, den werden wir einen gewaltigen Lohn zukommen lassen oder gewähren. So hat Allah Azzawajal hier das Gute von vieles, was die Menschen besprechen oder bereden, verneint. Es gibt nichts Gutes darin, in vieles von darin, außer in der Amr bil Maruf, wer das Gute gebetet, und Sadaqa und das Versöhnen zwischen Menschen, weil es allgemein für den allgemeinen Wohl ist. Okay? So hat das darauf gedeutet, dieser Vers darauf gedeutet, dass das Besprechen darüber Khair ist. Auch wenn es nicht, auch wenn du es nicht jetzt für Allah machst. Ja, wenn ich jetzt jemandem sage, mach das, mach das, mach das, ich sage Gutes, dann ist das Mubah. Oder? Sag halala. Dann sagt Allah Azzawajal, was aber das Lohn betrifft, von Allah Azzawajal, so hat es darauf speziell nur für diejenigen gegeben, die das tun für was? Für den Wohlgefallen, aus Streben nach dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So hat er Al-Amr im Ma'ruf. Okay. So hat er den Amr bil Ma'ruf und Sadaqa, Versöhnen zwischen den Menschen und sonstiges, als Khair bezeichnet, Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn damit nicht der Angesicht Allah beabsichtigt wird. Okay? Warum? Wegen dem, was darauf folgt, von der Nutzen, das auf mehreren Leuten übergeht. Verstanden? Verstanden oder nicht? So geschieht dann dadurch für die Menschen viel Khair und viel Gutes und so weiter. Was aber die Angelegenheit selber betrifft, wenn damit der angesichts Allahs und sein und Streben nach seinem Gewollgefallen beabsichtigt wird, dann ist was? Dann ist es Khair für ihn selber. Zuerst war das Khair für die Allgemeinheit. Ja? Auch wenn er nicht Allahs Wohlgefallen damit danach strebt und damit beabsichtigt. Aber wenn er damit Allahs Wohlgefallen, nach Allahs Wohlgefallen strebt und beabsichtigt, dann ist das Khair für ihn selber. Okay? Und er wird dafür belohnt. Und wenn er damit nicht, und wenn er das nicht beabsichtigt, Allahs Wohlgefallen und sein Angesicht, dann ist es nichts Gutes für ihn und er bekommt auch keine Belohnung dafür. Er wird ja auch dafür nicht bestraft. Okay? Das ist von den normalen Adat, Mubahat nennt man das. Ja? Die Sachen, die, wenn du sie tust, du wirst weder belohnt noch bestraft, außer wenn du sie für Allah, also du isst, du trinkst und so weiter. Ja? Im Gegenteil von was? Von Ibadat. Ja? Salah, Siyam, Dhikr. Okay? Wenn du damit Dunya beabsichtigst, dann ist gar nichts Gutes dabei. Das Erste in diesen Adat, diesen Traditionen, in diesem Mubahat, wenn du damit nicht Allahs Wohlgefallen beabsichtigst, ist es Khair für die Allgemeinheit, aber du hast selber nichts davon. Okay? Aber du wirst auch nicht dafür bestraft. Aber wenn bei Ibadat, wenn Allahs Angesicht nicht damit beabsichtigt wird, dann ist gar nichts Gutes dabei. Okay? Denn es gibt keinen Nutzen dafür, für denjenigen, der diese Ibadat dann ausführt. Und er bekommt noch dafür eine Sünde. Okay? Und es gibt auch keinen Nutzen für die anderen. Was hat jemand davon, wenn er eine Ibadah macht und er beabsichtigt damit die Dunya? Okay? Allahumma, er sagt, außer vielleicht, dass jemand ihm in dieser Ibadah folgt. Ja, das ist der einzige vielleicht Nutzen dabei. Okay? Was aber das betrifft, was in der Sunna vorkam und die Worte des Salaf, dass sie diese zweite Bedeutung, welche zweite Bedeutung ist das von Nia, Ahmed? Was ist mit der Spende? Die Spende, es gibt ja einen Unterschied zwischen Geld, das du die Leute, unterscheidet man zwischen Sadaqa und Zakat. Zakat ist Ibadah, ist Pflicht. Aber du kannst Sadaqa einfach so geben. Ja, du kannst jemandem Geld schenken, einfach so. Du beabsichtigst dich damit, Allahs Wohlgefallen, und somit ist das keine Ibadah in dem Fall. Wann wird diese Sadaqa zur Ibadah, wenn du damit Allahs Wohlgefallen beabsichtigst? Okay? Verstanden, inshallah? Okay? Dann hat er halt jemandem Geld geschickt. Okay? Und hier in dem Vers ist nicht die Sadaqa sich selbst gemeint, sondern das Befehlen, das Gebeten einer Sadaqa. Okay, barakallah. Okay, inshallah? Okay. Die zweite Art der Nähe ist was? Was? Al-Ikhlas, was beabsichtige ich durch die Tat? Allah Azza wa Jal alleine und Allah Azza wa Jal und jemand anderen oder jemand anderen und so weiter. Okay? Er sagt, es kam in der Sunna und die Worte der Salaf, dass sie diese zweite Art, diese zweite Bedeutung als Nähe bezeichnen, sagt, das ist sehr oft. Ja? Dass es vorkommt in den Aussagen der Sunna und der Worten der Salaf, dass sie diese zweite Bedeutung als Nia bezeichnen, das ist sehr oft. Ja? Und wir erwähnen einiges davon, wie Imam Ahmad und Nasa'i von Hadith von Ubad ibn Samit überlieferten, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer auf Allahs Weg ausrückt, ja, Jihad geht, yani, und er beabsichtigt nur eine Peitsche, yani eine Ghanima, Geld, Peitsche oder yani ein Seil oder so, ja, dann ist für ihn das, was er beabsichtigt hat. Ja? Das heißt, was hat er beabsichtigt hier? Er hat nicht beabsichtigt, die Ibadah zu unterscheiden, sondern er hat was hat er von dieser Tat erwartet? Was will er mit dieser Tat erreichen? Okay, das ist gut, ja. Das heißt, die zweite Bedeutung ist was will ich überhaupt mit dieser Tat erreichen? Okay, der hat nur ein Iqal. Beabsichtigt, so ist für ihn das, was er beabsichtigt hat, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Imam Ahmad überlieferte von Hadith ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, in akthara shuhada ummati ashab al-furush, rubba qatilin bayna saffayn, Allahu a'lamu biniyati. Sagt, die meisten Shuhada meiner Umma sind die Leute, die auf ihren, yani sind Leute, die auf ihren Betten, ja, sterben. Okay? Und vielleicht gibt es einen Getöteten, ja, zwischen zwei Reihen. Allahu a'lam mit seiner Absicht, was seine Absicht ist, was seine Nia ist. Was ist damit gemeint? Allahu a'lam. Was er damit mit seinem Dschihad beabsichtigt hat. Okay? Verstanden? Oder der allgemein bekannte Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ, die Menschen werden wieder auferstehen, je nach ihren Absichten, nach ihren Nähe, damit jemand, was haben sie, was wollten sie damit erreichen mit ihren Taten? Von Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, auch die gleiche, innama yub'ath an-nasu ala niyyatihim, die Menschen werden auferweckt, ja, je nach ihren Absichten. Und Ibn Abi Dunya überlieferte von Hadith von Umar, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, innama yub'ath al-muqtatiluna ala niyyatihim, die Leute, die gegeneinander kämpfen, die werden auferweckt. Je nach ihrer Nia. Okay, und von Sahih, in Sahih Muslim von Umm Salama von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, einer wird Zuflucht in dem Bayt, yani in den Haram, suchen in Mekka, dann wird für ihn eine Armee geschickt. Wenn sie dann in einen Teil der Erde sind, ja, Leere, yani in der Erde, ja, wird sie Husi verwickeln, werden sie vernichtet. Ja. Dann sagte Umm Salama, ja Rasulullah, verkeife, wie man keiner Kariha. Was ist mit demjenigen, der gezwungen wurde, mit ihnen auszurücken, mit diesen Ungerechten? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die ersten von Anfang bis Ende werden sie alle vernichtet. Und sie werden Yawm al-Qiyamah, jeder nach seiner Absicht, wieder auferweckt. Dieser Hadith, subhanallah, ist sehr wichtig. Subhanallah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, jetzt ein bisschen vom Thema weg, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, Allah azza wa jal hat sie alle in dieser Armee, alle, ja, der Muta'awwil, der Ta'wil hat, ja, der will die Kaaba angreifen, ja, aber er hat Ta'wil oder gezwungen, Allah azza wa jal vernichtet sie alle. Obwohl er unterscheiden kann. Sagt, wie kann dann von den Muslimen erwartet, dass sie unterscheiden, was in den Herzen ist, was sie nicht können? Verstanden? Verstanden? Verstanden oder nicht? Nein. Nein. Allah Azzawajal vernichtet eine ganze Armee. Obwohl unter ihnen Leute sind, die andere Absichten haben. Unter ihnen Leute sind, die gezwungen sind. Unter ihnen Leute sind, die Ta'wil haben, die getäuscht wurden. Obwohl Allah Azzawajal in die Herzen sehen kann, vernichtet er sie alle. Und er kann unterscheiden. Und er kann sie ausnehmen. Wie kann dann von uns erwartet, ja, von den Muslimen erwartet, in den Schlachten, ja, dass sie unterscheiden zwischen der Gezwungene und der Ta'wil hat und die Sachen, die eigentlich nur im Herzen sind. Verstanden jetzt? Ja? Es lebt etwas da, der Name ist da. Ich glaube, das ist eine Frage, war das blau. Das ist jetzt komplett die Aussage Na? von Das ist jetzt komplett die Aussage von Na? Okay. Und in Sahih Muslim ist auch von Aisha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, der Bedeutung dieser Hadith, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yahlikuna mahlikan wahida, sie sterben alle einen Tod. Alle. Ja? Und sie kommen alle von verschiedenen Absichten. Okay. Allah azza wa jalla lässt sie dann wieder auferweckt werden, je nach ihren Absichten. Ahmad, geh woanders telefonieren, Allah überkriegt. Okay, ich schließe jetzt damit ab, weil es gibt ein Hadith, der kommt jetzt, der ist ein bisschen länger und über den will ich alleine sprechen, inshallah. Okay, dann sage ich einmal Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka.